Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. I think the epistles of the New Testament are wonderfully fascinating. Ich finde, die Briefe im Neuen Testament sind wunderschön und faszinierend. And I'll tell you what I like about it so much. Und ich sage dir, was mir daran so gut gefällt. I mean, apart from that it's what God is speaking to us. Abgesehen davon, dass es Gott ist, der zu uns spricht. But I love it how balanced they all are. Ich liebe es, wie ausgewogen sie alle sind. Balanced in this sense that about half of it is teaching you what you are and who you are in Christ, and the other half is teaching you how to live. Ausgewogen in dem Sinne, dass etwa die Hälfte lehrt, was und wer du in Christus bist, und die andere Hälfte dich lehrt, wie du leben sollst. Think about it. Denk darüber nach. Christians always are desperate to understand what we really have in Christ, which is correct. Christen sind immer bestrebt zu verstehen, was wir wirklich in Christus haben, was auch richtig ist. Which I believe that every Christian should really be eager to understand it fully. Und ich glaube, dass jeder Christ darauf erpicht sein sollte, es vollständig zu verstehen. But the second part of the epistles is largely ignored. Aber der zweite Teil in den Briefen wird weitgehend ignoriert. How we live our lives. Wie wir unser Leben leben. Look, if you would take the advice on how husbands and wives have to live with each other, you never would need to go to a marriage seminar. Wenn du die Ratschläge befolgen würdest, wie Mann und Frau miteinander leben sollten, müsstest du nicht zu einem Eheseminar gehen. Read it, put it in action, and you will have an incredible marriage. Lese sie, setze sie um und du wirst eine wundervolle Ehe haben. And you can apply this to every area of your life. Und das kannst du auf jeden Bereich deines Lebens anwenden. Because the practical applications of what it means to be a Christian, denn die praktische Anwendungen dessen, was es bedeutet, ein Christ zu sein, they are taught clearly in the Bible and they are taught to obey, not taught to learn something. Werden uns in der Bibel klar gelehrt und sie werden gelehrt, um sie zu befolgen, nicht um etwas zu lernen. Think about this. Denk mal darüber nach. The part that shows us what we are and who we are to learn. The other part is not to learn, but to do. Der Teil, der uns zeigt, was wir sind und wer wir sind, ist zum Lernen. Der andere Teil ist nicht zum Lernen, sondern der muss umgesetzt werden. So look, after he's talking to the wives and to the husbands and to the children, nachdem er zu den Ehefrauen, den Ehemännern und zu den Kindern gesprochen hat, he's now talking to the employees. Spricht er nun zu den Angestellten. Let every employee listen well and follow the instructions of their employer. Vers 22. Jeder Arbeitnehmer soll gut zuhören und die Anweisungen seines Arbeitgebers befolgen. Look. Schau. He's not saying that every employee be a good employee to the nice Christian employer. Er sagt nicht, dass jeder Arbeitnehmer bei dem netten christlichen Arbeitgeber ein guter Arbeitnehmer sein sollte. He never said that. Das hat er nie gesagt. So, if every Christian in the world would obey this, wenn jeder Christ auf der Welt dies befolgen würde, you tell me how there could be an unemployed Christian. Dann sage du mir, warum es arbeitslose Christen geben kann. You see, many Christians, they go to work to earn money, which is wrong. Viele Christen gehen arbeiten, um Geld zu verdienen, was falsch ist. Yes, we need to work. Ja, wir müssen arbeiten. But God is the one who provides our money. Aber Gott ist derjenige, der für unser Geld sorgt. If he chooses our employer to do so, that's wonderful, but God is still the source of provision. Wenn unser Arbeitgeber sich entscheidet, das zu tun, ist das wunderbar, aber Gott ist immer noch die Quelle der Versorgung. What would happen? Was würde passieren? If every Christian who is employed would say this to himself. Wenn jeder berufstätige Christ sich Folgendes sagen würde. Every morning before he goes to work, he says. Jeden Morgen, bevor er zur Arbeit geht, sagt er. Today I will listen very well and follow all instructions of my boss. Heute werde ich sehr gut zuhören und alle Anweisungen meines Chefs befolgen. Lord, I thank you that I can express you well today at my boss. Herr, ich danke dir, dass ich dich heute bei meinem Chef gut darstellen und repräsentieren kann. That means you're going there to serve, not to earn money. Das heißt, du gehst dorthin, um zu dienen, nicht um Geld zu verdienen. So what's happening? Was würde passieren? Listen, the people, the employees in this world would be fighting to employ Christians. Die Arbeitgeber in dieser Welt würden darum kämpfen, Christen einzustellen. We hire a whole bunch of people. Wir stellen eine ganze Reihe von Leuten ein. Between President Kids Care and the ministry that we do and the and the bookstore we have and the Echidora, whatever that is in English, the publishing house that we have, Für Brazilian Kids Care, für unseren Dienst, für unseren Buchladen und für unseren Verlag. Do you know what the sad truth is? Weißt du, was die traurige Wahrheit ist? I had to fire several people because they worked worse than non-Christians work. Ich musste mehrere Leute entlassen, weil sie schlechter arbeiteten als Nichtchristen. You know, they can shout loud hallelujah in the Sunday service. Sie können im Gottesdienst laut Halleluja schreien. They can sing the songs as loud as they want to. Sie können so laut singen, wie sie wollen. But if they don't obey the Bible here, what kind of a witness are they to the world? Doch wenn sie in dieser Sache nicht die Bibel befolgen, was sind sie dann für ein Zeugnis für die Welt? You know, I never get personally offended when I have to fire people. Ich fühle mich nie persönlich angegriffen, wenn ich Leute feuern muss. I think it's sad for them. Ich denke, es ist für sie traurig. Because they have the opportunity to be part of something incredible that God is doing all over the world and get money for it. Denn sie haben die Möglichkeit, Teil von etwas Unglaublichem zu sein, das Gott überall auf der Welt tut, und sie können Geld verdienen. Now, if you are an employee, wenn du ein Angestellter bist, I want you to do this today. Möchte ich, dass du heute Folgendes tust. I want you to calm your heart and ask the Holy Spirit this question. Ich möchte, dass du dein Herz beruhigst und dem Heiligen Geist folgende Fragen stellst. Holy Spirit, am I an employee that listens well and follows all the instructions of my employer? Bin ich ein Angestellter, der gut zuhört und alle Anweisungen meines Arbeitgebers befolgt? Am I an employee that makes the heart of God glad? Bin ich ein Angestellter, der das Herz Gottes erfreut? Am I an employee that when my boss looks at me and says, I wish I would have 10 of you? Bin ich ein Angestellter, zu dem der Chef sagt, wenn ihn anschaut, ich wünschte, ich hätte 10 Leute von deiner Sorte? Do you know, the last 41 years I've been serving Jesus. In den letzten 41 Jahren habe ich Jesus gedient. And part of this time I was working also in secular employment while I was sharing the gospel. Und einen Teil dieser Zeit habe ich, während ich das Evangelium weitergab, auch in weltlichen Berufen gearbeitet. Every place that I've ever worked since I'm 14 years of age. An jedem Arbeitsplatz, an dem ich gearbeitet habe, seit ich 14 Jahre alt bin. And this is true, God knows. Und das ist wahr, Gott weiß es. All of the employers were so impressed with how I worked. Alle Arbeitgeber waren so beeindruckt davon, wie ich gearbeitet habe. Because I learned as a teenager, you never go to work to earn, you go to work to serve. Als Teenager habe ich gelernt, dass man nie arbeiten geht, um Geld zu verdienen, sondern um zu dienen. And you don't serve man, you serve God. Und du dienst nicht den Menschen, du dienst Gott. So ask the Holy Spirit if you're that kind of an employee. Frage den Heiligen Geist, ob du so ein Mitarbeiter bist. Tomorrow we have to talk more about this. Morgen müssen wir mehr darüber sprechen.